Wir lesen Hebräer 5 und der Herr möchte, dass wir wirklich reifen in Christus. Er möchte, dass wir ein Herz werden, dass wir eine Seele werden, dass wir bereit sind, Buße zu tun, dass wir bereit sind für die Gedankenerneuerung, dass wir reifen in ihm. On va lire Hébreux 5. L'Éternel veut vraiment qu'on puisse être, oui, qu'on puisse renouveler nos pensées ou bien être, comment on appelle, mature en Christ, de ne pas boire seulement du lait, mais être vraiment capable à oui. Amen. Manger la nourriture solide. Bon, verse 12, please. Hébreux 5, à vers 12. Hébreux 5, verset 12. Amen. Amen. It says, for when? For the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Praise the Lord. Verse 13. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. I hope you understand that. Praise the Lord. Il dit ici, en effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez des nouveaux besoins quand on vous enseigne les sublimes, les paroles de Dieu. Vous en êtes devenus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais du lait. Donc, on doit vraiment manger de la nourriture solide et pas continuer à boire du lait parce que... Il dit aussi que c'est lui qui continue à se nourrir du lait, n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce que la vue juste. How long are you going to remain baby? Wie lange willst du noch ein Baby in Christus bleiben? Drink milk. Un bébé, combien de temps tu veux rester un bébé? Dass ich immer noch von Milch ernährt. Qui continue à boire du lait. Praise the Lord. Hallelujah. You know, 1 Corinthians 3 also said almost the same thing. Let's go there. 1 Corinthians 3. 1 Corinthiens 3. On va lire 1 Corinthiens 3. Praise the Lord. From verse 1. It says, verse 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Babes in Christ. Praise the Lord. Just a little baby, you know, babies in Christ that you know you refuse to grow. You just refuse to grow. Unmündige in Christus, die nicht gewillt sind zu wachsen, zu reifen und immer noch sich von Milch ernähren. Par exemple, ici, en 1 Corinthiens 3, il nous dit ici qu'il ne faut pas être comme des immatures en Christ qui continuent à boire du lait. You got something here. When are you going to grow? The hope, you know, Mr. Seal, the whole world, I need to speak to you. The church will speak to you. This is the right thing, choose Christ. When are you going to grow? Wann wirst du endlich anfangen zu wachsen in Christus? Dass die Gemeinde immer noch zu dir sprechen muss, dass Geschwister immer noch zu dir sprechen müssen, dich immer noch warnen müssen. Dass die ganze Welt gefühlt zu dir sprechen muss und dich warnen muss und dich nochmal erinnern muss, dass du dich für Christus bitte entscheiden musst. Wann willst du endlich erwachsen werden? Quand est-ce que tu vas devenir mature? Quand est-ce que tu vas grandir en Christ? Parce que jusqu'à présent, l'Église va toujours continuer à parler avec toi. Tes frères et sœurs vont commencer à te supplier. À gauche, à droite, il y a des frères et sœurs qui doivent te rappeler de la vérité. Mais quand est-ce que toi, tu vas commencer à être mature et de ne pas seulement boire du lait, et commencer aussi à manger, à poser des actions? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 2 says, I have fed you with milk and not with meat. You can see. Amen. Even with milk, you cannot. I cannot even go to meat, because to feed you with milk, you cannot even get it. Just ordinary, it's like Jesus told them in John 3. He said, if you cannot understand the natural things, the earthly things, how can you understand heavenly things? told this man Nicodemus, amen. Und hier, Mr. Nico. Und hier in 1. Korinther spricht Paulus und sagt, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Das heißt, er ist nicht mal in der Lage, ihnen feste Speise zu geben, weil sie diese feste Speise überhaupt gar nicht verdauen könnten. Und genauso hat auch Jesus gesprochen zu Nikodemus in Johannes 3 und gesagt, die irdischen Sachen verstehst du nicht mal, wie viel mehr wird dein Kopfgefühl explodieren, wenn ich dir von himmlischen Sachen, von geistlichen Sachen erzähle. Et si, c'est aussi la même manière que Jésus-Christ a parlé avec Nicodème. Il lui a dit que ben, les histoires terrestres, même tu ne peux même pas capable de comprendre. À plus forte raison, tu vas comprendre les histoires qui sont célestes. Et c'est comme ça que, oui, on doit vouloir de comprendre les histoires célestes et de vraiment grandir. Praise the Lord. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. Upon all, amen, upon all the feeding, there's no growth. I can see nothing. Praise the Lord. Und trotz der Speise, die sie bekommen, werden sie trotzdem nicht, wachsen sie einfach nicht. Ne? Sie werden nicht erwachsen, sie werden nicht reifer, sondern sie werden... sie haben immer noch diese Milch nötig. Donc malgré toute la nourriture que l'Éternel donne, les gens sont pas en train de grandir. Et c'est vraiment pitoyable. Praise the Lord. Yeah. No, verse 3 is very important. It's interesting. It says, for you are Cana. You can see Cana. Amen. Verse 3. There's misunderstanding. There's fighting. There's you know, all this fighting one another. It says, for you are Cana. For whereas there is among you envy and strife and division, and ye are ye not carnal, and walk as men. Mm-hmm. Praise the Lord. Let us stop walking as men. Mm-hmm. Und Vers 3 gibt uns zu verstehen, dass diese Menschen, die immer noch von Milch abhängig sind, einfach fleischliche Menschen sind, ne? Dass sie sich auf das Fleisch verlassen und nach dem Fleisch sozusagen reagieren, dass Eifersucht bei ihnen noch da ist, Streit da ist, dass sie Sachen immer noch im Fleisch lösen als im Geist, ne? Dass sie immer noch ihr Selbst sehen, dass sie immer noch sich angegriffen fühlen, dass sie sich immer noch persönlich irgendwie angesprochen fühlen, dass das alles immer noch fleischlich gesinnt sind. Und lasst uns bitte zulassen, dass wir eben nicht fleischlich gesinnt sind, sondern dass wir alles geistig sehen. Et verset 3 nous dit que c'est parce que les gens qui sont comme ça sont parce que vous êtes qui boivent toujours du lait qui ne grandissent pas, c'est parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez que les histoires de la chair, il s'agit que de vous. Donc c'est quand vous a fait les histoires qui sont pas bien selon vous, donc vous êtes encore trop charnel. Et c'est quand vous arrêtez à être charnel, quand vous êtes dans l'esprit, c'est comme ça que vous grandissez. It's now we even want to start the message. Und jetzt beginnt eigentlich der Hauptteil. Amen. Oder jetzt beginnen wir eigentlich erst mit der Botschaft. I saw something. I did not like it. And as I was thinking about it, that how can we go on? How many are going to leave? How many can make it? I was thinking of it. And the Lord referred me to this very place that we are going to go through right now. Ich habe etwas gesehen und das, was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Und ich habe darüber nachgedacht und mich gefragt, wie viele werden noch bestehen können? Wie viele Leute werden noch hier bleiben können? Wie viele werden wir am Ende noch bleiben? Und der Herr hat mich zu einer Stelle verwiesen, zu der wir jetzt gleich gehen werden. En fait, j'ai vu quelque chose, l'Éternel m'a montré quelque chose et j'étais pas vraiment, je n'ai pas apprécié ça. Et j'ai demandé à l'Éternel, mais combien de personnes vont rester ici si c'est comme ça? Et puis lui, il m'a emmené vers un message que je veux vous dire maintenant. He referred me to the ministry of Lot. Lot's ministry. You know Lot. Er hat mich zu dem Dienst von Lot verwiesen. Il m'a référé au ministère de Lot. Amen. The sheep concerning his ministry to cities. Amen. Und im Lot, bei Lot ging es ja um zwei Städte, oder Lot hat ja in diesen Städten gelebt, Sodom und Gomorra. Und er hat mir sozusagen gezeigt, dass dieser Sieb, diese Filterung, genauso wie bei Lot, ist bei ihm sozusagen diese zwei zwei Städte ging. Mm. Et il m'a référé au ministère de l'autre où il était supérieur ou bien il était en train de son ministère s'agissait de deux cités et là dans ces deux cités ça a vraiment été ils ont vraiment filtré ces Amen. Deux cités. You know, actually, it was not even just, you know, the two cities alone. There was another city that was going to even be destroyed, but because of Lot, that city was spared. Let's go to Genesis 13, please. Wir lesen 1. Mose 13 und schauen uns die Geschichte an. Und eigentlich war es tatsächlich so, dass es noch eine andere Stadt gab, die eigentlich auch betroffen war, sozusagen, von dieser Filterung. Aber wegen Lot wurde diese Stadt verschont. On va lire Genèse 13 et on va voir que normalement il y avait encore une autre cité qui devrait être, filtrée, mais à cause de Lot, ça n'a pas été fait. On va le lire, Genèse 13. Praise the Lord. Amen. Genesis 13, if we quickly read from verse 1, please listen attentively. Amen. Und hört bitte aufmerksam zu. Amen. Amen. And Abraham went up out of Egypt. He and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. And Abraham was very rich in cattle, in silver, and in gold. Verse 3. And he went on his journey for the south, even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hur. Verse 3. Until the place of the altar. Which he had, verse 4, until the place of the altar which he had made there at the first. And here Abraham called on the name of the Lord. And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and tents. They were both rich. Beide waren sehr wohlhabend. Donc, Lot et Abraham, eux deux, ils étaient riches en fait. Amen. They were both rich. You know, once you follow Christ, you are not poor. There's no poverty in heaven. Amen. Amen. Sobald man Christus folgt, gibt es keine Armut. Dann bist du ein wohlhabender Mensch. Dès que tu suis Jésus-Christ, il n'y a pas de pauvreté. Tu es riche en Christ. If you look at both, they were so rich, and the wealth now caused problem between them. Wenn wir uns Lot und Abraham hier anschauen, they were poor, there was no problem, but now they are rich. Wenn wir uns Lot und Abraham hier anschauen, dann sehen wir, dass ihre Besitztümer und ihren Wohlstand ihnen Probleme bereitet haben. Und als sie damals wahrscheinlich weitaus weniger Besitztümer hatten, hatten sie diese Probleme nicht. Et puis on peut voir que dès que Lot et Abraham, quand ils étaient d'abord pauvres, ils n'avaient pas de problèmes, mais dès qu'ils ont commencé à avoir beaucoup d'argent, la richesse de l'Éternel, ça lui a, oui, ils ont commencé à se diviser, oui. Verse 6. And the land was not able to bear them, because they were so rich. Amen. That they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. They became so rich. Praise the Lord. Amen. Problem wealth can also cause. Amen. Amen. Verse 7. Verse 6. And there was a strife between the herdsmen of Abraham cattle and the herdsmen of Lot cattle, and the Canaanites and the Perizzites dwelled then in the land. Verse 8. And Abraham said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my headmen and your headmen, for we are brethren. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. They were both wealthy. Rich. Tous les deux étaient riches. Praise the Lord. Amen. You can see there's going to be division. But before, when they were poor, there was no division. Und wir sehen, dass aufgrund dieses Wohlstandes zwischen den beiden eine Spaltung entstehen wird. Aber als die beiden noch keine so vielen Besitztümer hatten, war diese Spaltung zwischen den beiden nicht da. On voit que c'est quand ils ont été, riche, c'est là que la division a commencé. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Separation because of what? Eine Trennung aufgrund ihrer Besitztümer. Une séparation à cause de la de ce qu'ils possédaient. Maybe it could have been better. They were still poor. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn sie immer noch arm gewesen wären. Peut-être ça allait être même bien s'ils étaient s'ils continuaient à être pauvres. But maybe they could have still been one. Vielleicht wären sie dann noch eins geblieben, zusammengeblieben. Peut-être ils étaient encore ils allaient encore rester un. There are no division. Und es gäbe keine Trennung. Amen. Manifest. Verse 9 says, let us separate. You see that? In Vers 9 sagen sie, lasst uns voneinander trennen. Trennen wir uns. Mm-hmm. Mm-hmm. Et verset 2, il dit qu'on doit, on doit se séparer. They separated so that there will be no problem. Mm-hmm. And now they are going to face different. You know, Lot is going to face another problem. Mm-hmm. It will be bigger than before. Mm-hmm. Und sie haben sich getrennt, damit es zwischen ihnen keinen Streit mehr gibt und damit es keine Auseinandersetzung mehr gibt. Und dort, wohin Lot dann noch hingeht, wird es noch mehr Auseinandersetzungen geben, als die, die er zuvor mit Abraham hatte. Et tu vois que ils sont séparés parce qu'ils voulaient pas avoir des incompréhensions ensemble, parce qu'ils avaient commencé à avoir des incompréhensions. Verse 10, please. Vers 10. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered. And see. Is the, you know, the motive behind his decision, his choice. We can so hear evil. Mm-hmm. You see it here? Mm-hmm. That it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lord chose him all the plain of Jordan, and Lord journeyed east, and they separated themselves one from the other. Mm. Praise the Lord. Mm. Amen. Mm. The love of money. Mm. Conceive the motive behind his choice. Mm. The love of money. Und wir sehen die Wahl, die Lot getroffen hat, ne, na, aufgrund dieser Trennung, dass er sich für das Land entschieden hat, was für seine Augen als ein gutes Land erschien, was gut bewässert war, wo man vielleicht auch viel Gewinn machen konnte, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr Geld erzielen konnte und dass das das Motiv dahinter war, weswegen er sich für dieses für diesen Ort entschieden hat, weil er sich bestimmt gedacht hat, dass man daraus viel rausholen kann. Mhm. Et on voit que Lot, la raison laquelle il a dit qu'il part là où il est parti, c'était parce qu'il avait vu que c'était un sol qui était plein de richesses en fait. Il avait vu qu'il pouvait faire beaucoup d'agriculture avec de faire de l'argent, ou bien ça va lui emporter beaucoup de choses. Et c'était son motif, c'était le motif laquelle il était parti là où il est parti. Don't allow the flesh to help you to take decisions. Mm. Lass nicht zu, dass dein Fleisch dir dabei hilft, Entscheidungen zu treffen. Mm. Et donc c'est pour cela qu'il faut même pas autoriser à la chair de décider pour toi. You can see why he chose Sodom and Gomorrah. Mm. Well watered. Mm. Amen. Mm. The love of money, like you know, 1 Timothy 6:10, he said the love of money is the root of all evil. Und wir sehen, warum er sich für Sodom und Gomorra entschieden hat, ne? Aufgrund dieses gut bewässerte Land, was er gesehen hat, ne? Und auch die Liebe zum Geld, die ihn wahrscheinlich dazu geleitet hat, dass er sich für dieses Land entschieden hat. Und auch in 1. Timotheus werden wir gewarnt, dass die Liebe zum Geld allen Übel verbirgt. Et puis on voit que Lot il s'est décidé seulement à cause des cinq sens, à cause de la richesse de ce monde, il s'est il a décidé de partir là où il est parti et tu vois que même la Bible nous avertit quand il concerne de l'argent parce qu'il dit que c'est la source de chaque problème, de chaque envie, ça commence à travers l'amour de l'argent ou bien de l'or. The love of money is not restricted to currency alone. Und die Liebe zum Geld ist nicht nur auf Währung beschränkt. Parce que l'amour de l'argent n'est pas seulement basé sur le montant de la pièce de l'argent, sur la monnaie. Your money can be your natural parents. Dein Geld. Love of your natural parents. Amen. The love of your children. The love of your husband, the love of your wife. Like Adam, the love of Adam, Eve. No, he obeyed the voice of the wife. The love. Dein Geld kann beispielsweise auch die Liebe zu deiner Familie sein, die Liebe zu deinen Eltern, die Liebe zu deinen Kindern oder auch am Beispiel von Eva, die Liebe zu ihrem Ehemann oder Adam, die Liebe zu seiner Frau. Donc tu peux voir que ton argent peut être même aussi l'amour envers tes parents, ton travail et de n'importe quoi, de tes enfants. Donc cet amour là, ça peut être oui, ton argent. Your money can be sex. Dein Geld. It can be fornication, it can be adultery. Are you getting dein it? Dein Geld oder deine Währung kann beispielsweise your job, your degree. It's the love of the flesh. The love of anything outside Christ. Is the love of money. Alles was außerhalb von was du außerhalb von Christus liebst, es kann dein Geld sein, es kann deine bestimmte Währung sein, ne? Die Liebe zur Unzucht, die Liebe zu deinem Aussehen, die Liebe zu deinen Errungenschaften, beauty, ne? Deine Zertifikate, die Liebe zu deiner Hautfarbe, die Liebe zu deinem Aussehen, die Liebe zu deinem Haus, all diese ganzen Dinge, die nicht auf Christus basieren. Love of your house, your everything. Das Amen. Kann alles deine Währung, das kann alles dein Geld sein. Donc, l'amour envers ton argent, ton certificat, ton diplôme, tes enfants, tout ça, ça peut être l'amour, tu sais, qui est la base ou bien la cause de chaque envie ou bien chaque mauvais esprit, chaque colère. Praise the Lord. Alleluia. Let's go to 1 John, please. Lisen Esther Johannes. On va lire 1 Jean. 1 Jean. 2. Esther Johannes 2. 1 Jean 2. From 15 to 17. Vers 15 bis 17. Love not the world. 1 Jean 2, verset 15. Praise the Lord. Hallelujah. You see it? He said, love not the world. Habt nicht lieb die Welt. Love not your degree. Your parents. Your flesh. Your children, love. He said, love not the world. The world is not about the atmosphere. Hab nicht lieb die Welt bedeutet nicht, spricht nicht von der weltlichen Atmosphäre, ne? oder von der Natur, sondern hab nicht lieb die Welt bedeutet auch, hab nicht lieb deine Zertifikate, hab nicht lieb deine natürliche Familie, hab nicht lieb deine natürlichen Kinder. All diese ganzen Sachen beinhaltet das auch. Il dit que n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Donc quand il dit ça, il ne parle pas seulement des arbres ou bien de la nature. Non, il parle de ton certificat, tes enfants, tes parents. Your daughter, your mother, ta fille. Your even yourself. Même toi-même. Amen. Auch dein Selbst ist beinhaltet. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. You cannot love both. Du kannst nicht beides lieben. Denn es steht, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Dans le même verset 15, il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc ça signifie que tu peux pas avoir un pied à gauche et l'autre à droite. Donc tu peux pas aimer tous les deux au même moment. Praise the Lord. Le Père. Verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen. He that doeth. Mm. Wir lesen hier in Vers 17, wer aber den Willen Gottes tut, ne? Es geht darum, wieder Täter zu sein, ne? Danach zu handeln. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Verset 17, il dit ici encore, analyse du 16 à 17, 17, il dit ici, or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure en éternel. Il dit ici de... Donc, il parle de l'accomplissement de la volonté. Donc, si tu es en train d'agir selon sa volonté avec l'obéissance, c'est là où tu es dans une bonne position. You can see what takes people away from Christ. Und wir sehen hier, was die Menschen von Christus trennt. Et tu peux voir qu'est-ce qui est en train de séparer l'éternel des gens. What you see, Lord saw something, Lord saw something, something outside Christ. Do you see it? das, was du siehst. Saw the Sodom and Gomorrah, how beautiful it was. What you see, if it is not Christ, it will destroy you. Das, was du siehst mit deinen fünf Sinnen, das ist das, was die Menschen von Christus trennt. Und das sehen wir auch im Leben von Lot, dass er dieses Land gesehen hat, dieses vom ersten Anschein gut aussehende Land gesehen hat und dem gefolgt ist, was er gesehen hat. Und deswegen musst auch du aufpassen, dass das, was du siehst, wenn es nicht von Christus ist, dass dich das wird dich dann von Christus trennen. Et c'est pour ça que tu dois vraiment faire attention de ce que toi tu vois. Si tu es en train de voir quelque chose en dehors du Christ, là tu vas avoir la même fin que Lot. Il a vu quelque chose en dehors de son Dieu et c'est comme ça qu'il était attrait, c'est que Sodome et Gomorrhe étaient attractifs pour lui. Et là, oui, ça, c'était pas très bien pour lui. Amen. Amen. You know, your children outside might be more. They might be there for you than even God's children, naturally. Because you know what people see, they choose what they see. That's why Lot chose Sodom and Gomorrah. Whatever you see, you are going to choose it. Und Menschen entscheiden sich immer für das, was sie mit ihren eigenen Augen sehen. Ne? Und du kannst zum Beispiel sehen mit deinen natürlichen Augen, dass dem Anschein nach deine fleischlichen Kinder für dich viel mehr da sind als die Kinder aus der oder deine Geschwister aus der Gemeinde. Ne? Dass deine fleischlichen Kinder dich vielleicht mehr anrufen als die Menschen aus der Gemeinde und dass deine fleischliche Familie vielleicht dich mehr besucht als die Geschwister aus der Gemeinde. Und das ist das, was du siehst. Und genau danach gehst du sozusagen, dass du siehst, okay, meine fleischliche Familie oder meine fleischlichen Kinder sind mehr da für mich als meine Familie in Christus und deswegen gehst du nach dem Fleisch hinterher, anstatt nach Christus hinterher, weil du geleitet bist von dem, was du siehst mit deinen Augen. Et en fait, tu dois voir que quelquefois, tu te dis que oui, mes enfants naturels ou bien oui, ma famille naturelle est plus là, est là pour moi plus que ma famille en Christ. Et là, quand tu es en train de voir des histoires comme ça, tu vois les histoires en dehors du Christ. Et c'est comme ça que tu vas commencer à être guidé par les sentiments de ce monde, par tes cinq sens en fait. Praise the Lord. Tu n'agis pas selon la parole. Amen. Amen. You know, Genesis 13, verse 10, it says you will choose what you see. In 1. Mose 13 haben wir gesehen, dass Lot sich für das entschieden hat, was er gesehen hat, mit seinen Augen. Et tu vois que la Bible aussi nous dit que quand tu vas choisir ce que toi tu vois, comme Lot, il a choisi ce qu'il avait vu. Amen. But see, Genesis 13, verse 10 and 11. He chose Sodom and Gomorrah because he saw it. In 1. Mose 13 haben wir gesehen, dass Lot sich für Sodom und Gomorra entschieden hat, weil er dieses Land gesehen hat, was vermeintlich schön aussah, was gut bewässert aussah. Et Genèse nous fait voir que Lot, il a choisi Sodom et Gomorrah parce qu'il avait vu Sodom et Gomorrah. Donc c'est comme il avait vu que c'était si beau. Verse 13 of Genesis 13. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord. Exceedingly. Not before man, but before the Lord. Vers 13 aus 1. Mose 13. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Mais on voit ici que les gens de Sodome et Gomorrhe, ils étaient vraiment mauvais. Ils étaient en train de pécher contre l'Éternel. Und das ist das, was Lot eben nicht gesehen hat mit seinen Augen. Et c'était ça que Lot n'avait pas vu avec ses yeux. Amen. You know, he said, they were sinners. They were wicked. As sinners before the Lord. Amen. It might not work if they were sinners. It might not be what man call evil. What man call sin. If you are homosexual to the people, will not even see it as sin. Amen. Und hier steht, dass die Leute von Sodom sehr böse und Sünder waren vor dem Herrn. Und es geht darum, was der Herr als sündhaft und als böse erachtet. Nicht das, was der Mensch als sündhaft oder böse erachtet. Weil es vielleicht Dinge geben kann, wo der Mensch sagen kann, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, wie beispielsweise Homosexualität heutzutage. Dass die Menschheit das gar nicht als Sünde sieht oder als böse erachtet, aber vor den Augen des Herrn ist das bösartig. Et tu peux voir du coup qu'il y a quelquefois, il ne s'agit pas de ce que l'homme, l'être humain appelle mauvais, mais il s'agit de ce que Dieu appelle mauvais dans ses yeux. Parce que tu peux voir, tu peux être homosexuel aujourd'hui et les gens ne vont même pas dire que c'est quelque chose de mauvais. You know, today, if you are against Christ, no one will see it as evil. Wenn heutzutage sich Menschen... They tell you, you don't just like him, that's all. Wenn heutzutage sich Menschen offenkundig und bewusst gegen Jesus Christus aussprechen, sehen die Leute das überhaupt gar nicht als Problem an. Sie sehen das überhaupt gar nicht als bösartig an, sondern sie würden einfach sagen, okay, es ist einfach ein Interessenskonflikt, die sehen das so, aber es ist gar nicht so schlimm, jeder hat seine eigene Wahrheit. Aber sie sehen gar nicht das Bösartige dahinter. Et tu vois qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit par exemple, ben je n'aime pas votre Christ là, tu vas voir que les gens vont dire que c'est même pas mauvais, c'est juste, il a le droit de ne pas aimer le Christ en fait. Ils vont jamais dire que c'est un péché. You know, they see you if you are not compromising with them, you are not one with them. They see it as evil. Andersrum, andererseits, sehen sie die Art und Weise, wie du zum Beispiel radikal diesen christlichen Weg folgst, dass du nicht eins bist mit denen, dass du dich selber von ihnen trennst und gar nicht mehr mit ihnen zu tun haben möchtest wegen Jesus Christus, das sehen sie als bösartig an, das sehen sie als zu radikal an, das sehen sie als, das erachten sie eher als böse, als die Tatsache, dass diese Menschen sich bewusst gegen Christus entscheiden. Et la manière laquelle toi tu es en train de distancer de ces gens qui n'aiment pas le Christ, là c'est ça qu'ils vont dire que ça c'est mauvais. Ils vont même pas considérer que oui, le fait que tu que eux ils aiment pas le Christ, ça pour eux c'est pas mauvais, mais quand toi tu es en train de te distancer, tu as cette distance avec eux, c'est là qu'ils disent que toi tu es mauvaise. They want you to choose evil just as they choose evil. Denn sie möchten, dass du dich für das Böse entscheidest, genauso wie sie sich für das Böse immer wieder entscheiden. Ils veulent que tu puisses te décider pour le mauvais, tout comme eux aussi se décident toujours à faire des histoires qui sont mauvaises. They disobey God. They disobey Christ by being one with them. And they want you to disobey Christ and be one with them, they themselves. Sie missachten Gott. You see that? Sie missachten Gott und missachten Christus, indem sie eins sind mit der Welt und eins sind mit den Menschen. Und wollen, dass du ebenfalls Gott missachtest und ebenfalls eins bist mit ihnen und eins bist mit der Welt. Et eux, ils désobéissent l'Éternel quand ils sont en train de rejeter le Christ et veulent aussi que toi aussi tu puisses, oui, choisir le même chemin que eux, de désobéir aussi l'Éternel et être un avec le monde comme eux. Please, Genesis 13, there are a lot to learn here. Mm-hmm. There are a lot of things. Mm-hmm. A lot of things. Mm-hmm. Please read it at home, please. Bitte lest 1. Mose 13 zu Hause als Hausaufgabe, denn aus 1. Mose 13 kann man wirklich sehr viel lernen. Lisez à la maison, s'il vous plaît, Genèse 13, parce que, 30, parce que c'est vraiment 13, parce qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre là. Amen. Then Genesis 18, please. We are going to Genesis 18. Wir lesen jetzt 1. Mose 18. On va lire maintenant Genèse 18. Praise the Lord. Amen. You know, you can see Genesis 18, you can see the relationship and fellowship between Abraham and the Lord. Amen. In 1. Mose 18 die Beziehung sehen, die Abraham mit dem Herrn hatte. Et Genèse 18, on peut voir la relation que Abraham avait avec Dieu. Praise the Lord. If you read it from one, you see it here. Vers Amen. 1. Because of time, let's go to verse 17. Wir lesen ab Vers 17. Genèse 17. 18. 1. Mose 18, Vers 17. Praise the Lord. Genesis 18, verse 17. And the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do? Praise the Lord. Hallelujah. And you know, he doesn't hide anything from us. Amen. He reveals all things. He never keep anything away from us. Amen. Amen. Amen. If he can reveal everything to Abraham, he can reveal all things to us. Amen. Amen. Then verse 18. Are we there, please? Mm-hmm. Okay. In Vers 17 sagt der Herr, da sprach der Herr, soll ich Abraham verbergen, was ich tun will? Und das sehen wir auch, das zeigt auch einfach, wie innig diese Beziehung zwischen dem Herrn und Abraham war, dass er ihm überhaupt gar nichts vorenthalten möchte. Und genauso möchte der Herr dir auch ebenfalls nichts vorenthalten. Er möchte dir alles offenbaren, Amen. Was er vorhat, weil Amen. Er diese Beziehung mit dir schätzt. Amen, Amen. L'Éternel se dit alors, cacherai-je à oui, cacherai-je à Abraham ce que je fais. Et tu vois ici que l'Éternel, il veut aussi te montrer tout, il veut te révéler aussi tout. Quand tu as une bonne relation avec lui, il veut pas te, il va jamais vouloir te cacher quelque chose. Praise the Lord. He says, saying that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him. Oh, Daddy, I love it. He said, I know him. For Almighty God to say, I know you. I know you. I know him. That he will command his children and his household after me. And they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken of him. Praise the Lord. Amen. You can see the trust that the Lord, you know, was having for Abraham. Und wir sehen in Vers 19, wie sehr der Herr Abraham vertraut hat, ne? Was für ein Vertrauen er ihm gegenüber hatte. Dass er in der Lage war zu sagen, ich habe ihn ersehen, ich habe ihn erkannt, ich kenne ihn. Ne? Und was für ein Privileg es ist, dass der Schöpfer selbst sagt, ich kenne dich, ich kenne mein Kind und ich weiß, was für Wege er geht. Verset 19, il a dit, car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants. Donc, il a dit qu'il connaît Abraham, c'est lui-même qui lui a choisi et c'est vraiment un privilège que l'Éternel puisse dire quelque chose comme ça de toi. Please allow him to know you. Bitte lass zu, dass er dich erkennt, dass er dich kennt. Et c'est comme ça que nous aussi on doit lui permettre à nous connaître. Amen. He really want to know you. Er möchte dich wirklich kennen. Il veut vraiment te connaître. Amen. Until he knows you, he cannot trust you. Und erst wenn er dich wirklich kennt, kann er dir auch wirklich vertrauen. Il est seulement capable à te faire confiance quand il te connaît. Can he trust you? Can Christ trust you? Kann Christus dir wirklich vertrauen? Mais est-ce que le Christ est capable et peut vraiment te faire confiance? He can only walk with those he trusts. Er kann nur mit denjenigen wandeln, denen er auch vertraut. Il peut seulement marcher avec ceux qu'il fait confiance. Praise the Lord. Amen. In John 10, verse 27, he said, I know them. I know my sheep. Amen. I know my sheep. And verse 26, he said, my sheep know me. Amen. In Johannes 10, sagt Jesus, dass ich meine Schafe kenne, dass er sie kennt und dass seine Schafe ihn ebenfalls kennen, ne? Dass er die Seinen kennt und dass sie ihn ebenfalls kennen. Dans Jean 10, il dit que moi je connais mes brebis et mes brebis me connaissent aussi. Let's go there, please. John 10, please. Wir lesen die Stelle einmal. We are coming back to Genesis. John 10. On va lire Jean 10. Praise the Lord. Amen. John 10. Verse 27. Johannes 10, Vers 27. He said, my sheep hear my voice and I know them. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lord is saying the same thing to us all today. Mm. Amen. Just the same thing he said to Abraham. Mm. I know him. And he is saying today to us that he knows us. Amen. I know them. Und es ist genau dasselbe, was der Herr heute zu uns sagt, das, was er auch Abraham gesagt hat. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Tout comme Jésus disait, il a dit ici que oui, je connais mes brebis et ils connaissent ma voix. Et c'est comme ça qu'il nous dit, il est en train de s'adresser ici, à nous aujourd'hui. Il dit qu'il nous connaît et nous, on sait comment écouter sa voix. He said, and they follow me. Und sie folgen mir nach. Et puis il dit ici qu'ils sont en train de me suivre. Amen. In verse 26, Then verse 26. Look at verse 26. Verse 26. He said, but you believe not because you are not of my sheep, as I said unto you. If you are not my sheep, you don't believe, that is why you are not my sheep. I don't know if somebody is getting something here. He is like, you do not believe. That's why you are not my sheep. And that's why I don't know you. Und hier sagt Jesus, ihr glaubt nicht, weil ihr nicht meine Schafe seid. Und weil ihr nicht meine Schafe seid, kenne ich euch gar nicht. Das heißt, ihr seid nicht die meinen und deswegen glaubt ihr erst gar nicht. Et donc Jésus-Christ dit ici que il connaît les gens là ne sont pas des autres personnes ne sont pas ses brebis et c'est pour cela ils ne sont pas capables à écouter sa voix et c'est pour cela il ne les connaît pas aussi. Amen. C'est le contraire de ce qu'il a dit ici. How he can know you is by believing his message and acting on it. Amen. Die Art und Weise, wie der Herr dich kennen kann, ist, indem du seiner Botschaft hörst und auch nach seiner Botschaft handelst. La manière laquelle l'Éternel est capable de te connaître, c'est quand toi tu es en train de obéir à sa parole et oui, à agir selon sa parole. To know is both sides. He's to know you and you are to know him. Jemanden zu kennen beruht auf Gegenseitigkeit. Es geht darum, dass die eine Partei den einen kennt und die andere ebenfalls. Bossa. Connaître quelqu'un, c'est des deux côtés. Donc la personne que tu connais doit te connaître et toi tu dois connaître aussi la personne. So also it was both sides when he was here with him and his father. In verse 15, look at it there. Und noch in Vers 15 sehen wir, dass es bei Jesus und seinem Vater ebenfalls der Fall war. Et verset 5, ça nous fait voir aussi que c'était aussi de la 35. On voit aussi que c'était comme ça aussi, 15, c'était comme ça aussi avec son père. Donc, il connaissait son père et son père lui connaissait aussi. Amen. Nelly, can you help us to read verse 15? Just as the father knows me, and I know the father, and I lay down my life for the sheep. Praise the Lord. Amen. As the father knoweth me, even so I know the father. Amen. I the Father. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It's both sides. Mm-hmm. You get it. Mm-hmm. It's not one side. One know God know me. But you know him. Mm-hmm. Wir sehen hier in Vers 15, dass beide Seiten beteiligt werden müssen. Weil hier sagt der Herr, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Donc on va voir que c'est les deux côtés. Il a dit que tout comme mon père me connaît, c'est comme ça, c'est que je lui connais. Please back to Genesis 18. Zurück zu 1. Mose 13. 1. Mose 18. Genèse 18. From 20, please. Ab Vers 20. A partir du verset 20. And the Lord said, because the city of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. Verse 21. I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, the cry of it. There was a cry there. Amen. Which is come unto me. And if not, I will know. And the men turned their faces from thence and went towards Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. And Abraham drew near and said, will thou also destroy the righteous with the wicked? Praise the Lord. You can see Abraham here pleading for Lot and others. Mm. Amen. Mm. You can see he was pleading. Don't destroy all of them. Mm. Amen. Wir sehen hier, dass okay, shut. Und wir sehen hier, dass Abraham zum Herrn einmal erbittet zugunsten von Lot, dass der Herr nicht alle wegrafft. Et puis on peut voir ici que l'Éternel ici il a plaidé pour Lot, il a dit à l'Éternel, il a supplié en fait de le laisser en vie, de ne pas tuer tout le monde qui est là-bas. You can see here Abraham pleading for Lot especially. He was still there for Lot because of how they separated. It was not with fighting, misunderstanding, grudges, hatred, bitterness. Are you getting it? Though the problem is coming from the world. But you know, the separation was, you know, the separation was not good. We can see the end result. Amen. Could have been better for Lot to be with Abraham continuously. Could have been better. Und wir sehen, dass trotz der Trennung zwischen Abraham und Lot, dass Abraham dennoch ein Herz hatte für Lot und für Lot zum Herrn erbittet hat, ne? Dass diese Trennung besser, also es wäre besser gewesen, wenn diese Trennung erst gar nicht stattgefunden hätte, weil dann wären sie immer noch zusammen gewesen. Aber diese Trennung hat stattgefunden und sie fand nicht statt unter Streit oder so, sondern sie haben sich getrennt. Und Lot ist sozusagen in diese sündhafte Stadt gegangen, aber Abraham war dennoch in der Lage, für Lot einmal beim Herrn zu erbitten, ne? Weil sie nicht aus Streit auseinandergegangen sind, sondern sie haben sich getrennt wegen ihrer The separation was because so that they will be one and not to fight, genau. So that they continue to be one. Genau. Sie haben sich getrennt wegen ihrer Güter und die Trennung sollte nicht dazu führen, dass sie in Streit auseinandergehen, sondern sie sollen trotzdem eins bleiben. Donc on peut voir ici que malgré Lot, la séparation de Lot et Abraham n'était pas si si bonne pour eux, mais ils se sont séparés en bien. Et du coup, Abraham était toujours là pour Lot, même en esprit. Et tu vois que c'était comme ça qu'il était capable à plaider devant l'Éternel pour Lot, pour lui dire, ben, écoute, aie pitié de mon frère, en fait. Hein? Praise the Lord. Amen. From verse 24 of Genesis 18, he said, peradventure there be 50 righteous within the city. You can see the zip now. The zip is, you can see it. He said, the 50. Will thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? That, verse 25, that be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked. That be far from thee. Shall not the judge of all the earth do right? Paul. Praise the Lord. Amen. I see the boldness. Amen. Wir sehen, mit was für einem Mut und was für einer Autorität Abraham hier spricht zum Herrn, ne, dass er ihm halt auch wirklich sagt, Herr, das sei ferne von dir, dass du den Gerechten mit den Gottlosen gleichzeitig tötest, sondern du sollst bitte gerecht richten, ne, mit welcher Autorität er gegenüber den Herrn auch steht, weil er auch diese Beziehung zu ihm hat, ne? Weil diese Beziehung zwischen ihm und dem the Herrn auch da war. You can see. Und deswegen war er auch in der Lage, so zu sprechen zum Herrn, ne? Und dem Herrn halt auch so zu erbitten und gegenüberzustehen. Und wir sehen auch, dass ab Vers 24 diese Filterung angefangen hat, ne? Dass angefangen wurde auszusieben, dass man erstmal von 50 Gerechten ausgegangen ist und erstmal diese aussiebt, die nicht gerecht sind und so weiter und so fort. Et puis on peut voir ici à verser, on peut voir ici dans cette histoire que Abraham, s'il avait vraiment le courage de parler avec le Christ, comme si donc ils avaient vraiment une très bonne relation, qui lui a parlé vraiment comme un fils qui parle avec son père, qui dit que mais non, toi tu dois vraiment juger juste, et quand si tu juges comme ça et mon frère périt, des histoires comme ça, c'est pas juste. Il a vraiment parlé avec lui. Avec une crainte de Dieu, oui, mais avec courage, parlant avec son père. Une très bonne et très belle relation qu'on peut voir ici. Praise the Lord. You can see this here, from 50 to 45. From 45 to 40. From 40 to 30. From 30 to 10. To 20. From 20 to 10. But upon all, there was no state. There were 10. They could not find 10. The Lord always referred me here. Is that they could not even find 10. Ja, wir sehen, dass diese Filterung hier ab Vers 24 mit 50 Gerechten angefangen hat. Ne? Und es wurde immer weiter ausgesiebt, dass man von 50 runtergegangen ist und dann nach 5 Gerechten gesucht hat und nach einem Gerechten gesucht hat. Und sie war noch nicht mal in der Lage, 10 Gerechte zu finden. Et tu peux voir que l'Éternel avec Abraham, quand ils ont parlé, ils étaient en train de parler, la filtration a déjà commencé là. Il a dit que peut-être on va trouver 50 personnes qui sont dans deux cités, Sodome et Gomorrhe, qui vont te choisir. Mais il n'y en avait pas. Et puis ils sont partis de 20 à 10 jusqu'à ce qu'ils ont trouvé que Lot et sa famille. Donc la filtration était vraiment réelle. Amen. You know, 10 were not found. If not, the city could have been saved. He could have not destroyed it. The whole city could have been saved. Nicht mal 10 Gerechte wurden gefunden. Denn Genesis wenn das so 19 wäre, dann hätte der Herr die Stadt verschonen können. Donc on voit qu'il n'y avait même pas 50 personnes qui étaient 10 personnes qui étaient capables à être filtrées. Et sinon l'Éternel allait même les sauver. Mais il n'y avait pas assez de personnes. Wir gehen rüber zu Kapitel 19. On va lire Vers 14 à 15. And Lot went out. Look at Lot preaching. Amen. Vers 14. And speak unto his sons, in law, His, you know, his children were already married. Amen. The two girls, the two ladies were already married. And Lot went out and spake unto his sons in law, which married his daughters, and said, verse 14, and said, up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons in law. They mocked him. They were making fun of him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And when the morning arose, then the angel hastened Lot, saying, arise, take your wife and your two daughters, which are there, are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. I hope you are getting something here. Mm. Lot preached to them, and no one listened to him. Instead, they mocked him. Amen. Wir sehen hier, dass Lot zu seinen Schwiegersöhnen gesprochen hat und dass die Schwiegersöhne sich über ihn lustig gemacht haben und seine Worte nicht ernst genommen haben. Ici, on voit vraiment que Lot avait des belles-fils et ses belles-fils se sont ses beaux-fils. Ses beaux-fils se sont moqués de lui quand il lui a dit que c'est que l'Éternel lui a révélé. Ils se sont moqués de lui, ils ne sont pas partis somebody avec lui. Somebody get something. You know, if the in-laws could not even believe him, how much more others? There's no need. Amen. There was no need at all, because you can see it. Even those at all could not even believe him. The so-called family. Wenn die Schwiegersöhne von Lot nicht mal in der Lage gewesen sind, Lot zu glauben, ne? Die Leute, mit denen er so eng war, ne? Die ihm nicht mal glauben konnten, wie viel mehr die Leute, die außen sind, die draußen sind, zu denen Lot hätte sprechen können, als ob sie ihn glauben würden. Si les beaux-fils n'étaient pas capables à lui croire, à croire à ce que Lot disait, à combien plus forte raison les gens qui sont en dehors de sa famille, en dehors, de ses proches, c'était capable à le croire. Nene, you raise up your hand. Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur den letzten Punkt bei Amplified Bible nochmal lesen. Mm-hmm. But to his sons-in-law, he appeared to be joking. It appeared to them that he was joking. Lord was just jesting or joking. They never believe anything. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. They never believe anything. Mm-hmm. Amen. You tell them there's hell, there's heaven. Mm-hmm. They said that Christ came to die for them. They start to laugh. They just laugh at you. They say, no one died for me. That you know, that is the same today. They think you are even joking. That you are not even serious. How can you believe something like that? Praise the Lord. It's not different today, please. Vor den Augen seiner Schwiegersöhne erschien Lot wie einer, der scherzte, erschien ein Lot wie einer, der gerade einfach nur Witze macht. Und es ist gar nicht anders wie heute. Wenn wir den Leuten sagen, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, dass sie glauben, dass wir scherzen würden oder dass wir das aus Witz sagen würden. Aber sie glauben uns nicht. Sie denken, dass wir Scherze machen, dass das gar nicht ernst ist. Oder noch schlimmer, sie fangen an, uns zu verweigern und zu sagen, ey, glaube ich dir nicht, I reject it. I reject you, Jesus. Sie fangen an, einfach tot auszusprechen. Obwohl wir ihnen einfach die Wahrheit aussprechen. En fait, c'est vraiment, il faut faire attention parce que la Bible dit aussi dans une autre traduction que les beaux-frères, beaux-fils de Lot étaient en train de lui prendre, ils disaient que ben, c'est une blague, c'est que tu es en train de dire, ne prenez pas ça au sérieux en fait. Et c'est pour cela que les gens doivent être attention, de faire attention et de nous prendre au sérieux. Parce que quelquefois, ils sont en train de nous dire on n'est pas sérieux ou bien on est très... extrême ou bien on est en train, ils sont en train de rejeter ce qu'on est en train de dire. Ben. Praise the Lord. Yeah. You know, here from verse 15 to 22, if you read here, you see Lot request. Lot requested something from the Lord here. He said, and it came to pass Verse 17, please. Verse 17. Because of time. Verse 17. When they had brought them forth abroad, that he said, escape for your life. Look not behind thee. Very important. Don't look behind. Don't look at the back. Just forward ever. Don't look at something outside Christ. He said, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. Verse 18. And Lot said unto them, ho, not so, my Lord. Verse 19. Behold now, thy servant hath found grace in your sight, and thou hast magnified your mercy, which thou hast shown unto me in saving my life, and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die. Behold now, this city is near to flee unto another city. You see it here, verse 20. And it is a little one. Oh, let me escape Tita. It's not a little one, and my soul shall live. Verse 21. And he said unto him, see, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city for the which thou hast spoken. Verse 22. Do you see it? He said, I will not destroy this city that you have spoken. I will save it. Haste thee, escape Tita, for I cannot do anything until thou come, Tita. Therefore, the name of the city was called Zoar. He said, I said, I'm going to spare this city because of you. Und wir sehen ab Vers 17, dass Lot eine Bitte hatte an den Herrn, ne? Dass er an ein anderes, an einen anderen Ort hingehen wollte, das viel näher da war, weil er sich gefürchtet hat vor den ersten Ort, den der Herr ihm genannt hatte. Und der Herr hat ihm gesagt, dass diese Stadt nicht zerstört wird, die er genannt hat, und dass er dorthin gehen kann. Das bedeutet, dass der Herr schon lange vorhatte, diese Stadt ebenfalls zu zerstören mit Sodom und Gomorra. Aber weil Lot diese Anfrage erbitten hat und der Herr ihm das gewährt hat, hat der Herr diese Stadt verschont um seinetwillen. Donc on voit ici que Lot a parlé avec l'Éternel et l'Éternel voulait détruire encore une autre ville, mais l'Éternel a épargné cette ville à cause de Lot, parce que Lot lui a supplié, lui a dit que jusqu'à la montagne, je ne serai pas, accorde-moi de partir dans cette ville. Et du coup, l'Éternel a épargné toute une cité pour que Lot puisse s'enfuir et se reposer là-bas. Praise the Lord. Amen. Look at verse 23. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah, brimstone and fire from the Lord out of heaven. There's fire in heaven. Coming from heaven. Oh, amen. Oh, amen. Wow. And he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground. But his wife looked back. Verse 26. The wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Praise the Lord. Hallelujah. The wife looked back. He said, we should stop looking back. Und Lots Frau schaute zurück hinter ihrem Rücken. Und sie wurden vorgewarnt, nicht nach hinten zu schauen. Und auch wir sollten nicht zurückschauen, sondern es geht immer wieder nach vorne mit uns. Donc on voit que quand l'Éternel lui a accordé ça, sa femme quand même, elle a regardé en arrière. Mm-hmm. Et elle est devenue, comme du sel. Et c'est comme ça que l'Éternel aussi est en train de lui convertir, de ne pas regarder en arrière. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The wife looked back. Seine Frau schaute zurück. Sa femme a regardé en arrière. And in verse 27, look at verse 27 and verse 28. It was then Abraham knew that they could not find 10. Look at it. Amen. Jennifer, can you help us to read verse 27, Schatz? Aaron aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Verse 28. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um. Und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land, wie der Rauch eines Schmelzofens. Praise the Lord. Hallelujah. It was done all in the morning when he woke up. He rose up and he went outside and saw the smoke. It was then he knew that 10, just 10 was not found. Praise the Lord. Und wir lesen hier, dass Abraham sich am frühen Morgen die Stadt angeschaut hat. Und nachdem er diesen Rauch gesehen hat und gesehen hat, wie die Stadt zerstört wurde, da ist ihm auch klar geworden, dass es in dieser Stadt anscheinend nicht mal 10 Gerechte gegeben hat, womit der Herr die Stadt hätte verschonen können. Aber weil es die nicht gab, hat der Herr die Stadt offenbar zerstört. Et puis si on voit que quand Lot s'est réveillé le lendemain, quand il s'est réveillé, c'est là qu'il s'est rendu compte que l'Éternel n'a même pas été capable à trouver 10 âmes qui étaient vraiment justes devant l'Éternel, qui étaient, oui, 10 personnes qui étaient en train de voir l'Éternel. Il n'y avait même pas 10. Amen. You know, somebody want to say this period was not the period of grace. But Lord just said, he said, I found grace before you. And that grace is for everybody. But it takes faith to choose grace. Und vielleicht könnte jemand sagen, ja, das war aber nicht die Zeit der Gnade damals, aber wir haben ja gerade gelesen, dass Lot selber ausgesprochen hat aus seinem Mund, ich fand Gnade vor deinem Angesicht. Und das zeigt uns, dass es an uns liegt, uns dafür zu entscheiden, die Gnade anzunehmen oder nicht. Mm. En fait, l'Éternel nous dit, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que oui, mais le temps passé, il n'y avait pas de la grâce, la grâce n'était pas là. Mais on voit ici que l'autre lui-même, il a dit que l'Éternel, c'est toi qui m'as donné cette faveur, c'est toi qui m'as accordé cette grâce. Donc c'était à lui de choisir, de prendre cette grâce. Amen. You can see Lot's ministry. His zeal was still going on, even when they were now 4. Amen. Even when they were now 4. The Lord remind me of this. Amen. The zeal did not stop there with just 4 people. Lot and his wife. Then the 2 daughters. Amen. Wir sehen, dass diese Filterung immer noch fortgeführt wurde. Wir haben sie bei Abraham gesehen, dass das sozusagen mit diesen 50, dann 30 und 20 angefangen hat. Und auch nach der Zerstörung von Sodom und Gomorra ging die Filterung ebenfalls weiter. Ne? Also selbst als die Frau von Lot zur Salzsäure erstarrt war und Lot immer noch mit seinen Töchtern übrig geblieben war, ging die Filterung immer noch weiter und es wurde weiter ausgesiebt. Et on peut voir que même quand ils étaient seulement à 4, il a eu, avec sa femme et ses 2 fils, le filtrement a continué. Amen. The sin can only stop, only through obedience. Obeying the voice of Christ. Und diese Filterung kann nur beendet werden, indem man dem Herrn gehorcht. Et le filtrement peut seulement rester, finir quand on est en train d'obéir à la parole de l'Éternel. Again, Genesis 19, verse 26. Amen. Genesis 19, verse 26. Lot's wife, you know, at the 99 hours, at the 99, almost getting to the point, almost running, finishing the race. You can see it where he lost everything. Und in 1. Mose 19, Vers 26 und in 1. Mose 19, Vers 26 lesen wir, dass die Lots Frau es am Ende dann doch nicht geschafft hat, ne? Obwohl sie schon so weit gekommen ist. Ne? Sie hat es aus der Stadt rausgeschafft, sie hat es über den Berg geschafft. Und am Ende, wo sie die dann trotzdem ausgesiebt sozusagen, obwohl sie so nah dran war, aber dennoch hat sie am Ende nach hinten geschaut und wurde dann ausgesiebt. Et tu vois ici qu'avec la femme de Lot, malgré ils sont déjà sortis de la cité, donc une cinquante avant de finir tout, elle a regardé en arrière et du coup elle a été changée en une statue du sel. Donc à la dernière minute. Don't allow any family to take you back. Deswegen lass nicht zu, dass irgendeine Familie oder irgendein Mitglied any daughter or any son to take you back. Irgendein Sohn, irgendeine Don't Tochter, let it. Don't let it. I tell the Lord that, you know, even Lord did not allow the wife to take him back. Und deswegen lass nicht zu, dass irgendein Familienmitglied dich wieder nach hinten schmeißt, ne? Dich wieder zurückschauen lässt, ne? Dass irgendjemand dich dazu bringt, dass du diesen Fehler machst, den Lots Frau gemacht hat. Weil selbst Lot hat durch den Fehler seiner Frau nicht nach hinten geschaut, um ihr nochmal die Hand zu reichen oder so, sondern er hat trotzdem seinen Blick nach vorne bewahrt. Et c'est pour cela ne permet pas à Lot, ne permet pas au diable ou bien à tes membres de famille ou bien à n'importe quoi, tes enfants, de te retenir, de regarder en arrière pour devenir aussi comme une statue du ciel. Don't look back. Schau nicht zurück. Ne regarde pas en arrière. And don't look at those that look back. Und schau nicht denen hinterher, die zurückschauen. Et ne regarde pas derrière ceux qui regardent en arrière. Amen. Don't look back, don't look at those that look back. Schau nicht zurück und schau denen nicht hinterher, die zurückschauen. Ne regarde pas en arrière et ne regarde pas derrière ceux qui regardent en arrière. Take your focus away from them. Nimm deinen Fokus weg von diesen Menschen. Enlève ta concentration envers ces gens-là. If not, they will take you back. Und wenn nicht, dann werden diese Menschen dich zurückziehen. Parce que sinon, eux, ils vont aussi te tirer en arrière. That's why, you know, God, the Lord said to Samuel, he said, well, how long will you mourn for Saul? how long will you mourn him? Und auch der Herr hat zu Samuel gesagt, the kingdom was taken away from King Saul. Amen. And the Lord said to Samuel, was mourning and mourning and mourning. And the Lord said, how long will you mourn? Und der Herr hat auch zu Samuel gesagt, wie lange willst du Saul noch hinterher trauern, ne? Nachdem ihm das Königreich sozusagen entrissen wurde vom Herrn. Und wir lesen, dass Saul getrauert hat und getrauert hat und der Herr ihn dann irgendwann mal wieder auf den Boden der Tatsachen bringen musste und zu ihm gesagt hat, dass wie lange willst du noch trauern, wie lange willst du ihm noch hinterher weinen? Et tu vois que Samuel était encore... Il était encore en train, il était très triste, en train de pleurer. Et l'Éternel lui a dit, mais combien de temps tu vas encore continuer à être triste? Il est maintenant temps de regarder en avant. Praise the Lord. Alléluia. Don't look back. Schau nicht zurück. Ne regarde pas en arrière. Amen. Amen. Obey the voice of the Lord. Sei der Stimme Obey his message. Sei der Stimme des Herrn gehorsam und sei seiner Botschaft gehorsam. Obéis à la voix de l'Éternel et sois vraiment obéissant à sa parole. How you look back is by obeying, is by rejecting his voice. Die Art und Weise, wie du zurückschaust, ist, indem du seine Stimme verweigerst. Tu es en train de rejeter, tu es en train de regarder en arrière quand tu es en train de rejeter à sa parole. Can Christ trust you? Kann Christus that you will never look back? Kann Christus dir wirklich vertrauen, dass du niemals zurückschauen wirst? Est-ce que le Christ est capable de te faire confiance que tu ne vas pas regarder en arrière? Luke 9. Let's go to Luke 9. Wir lesen Lukas 9. Praise the Lord. Can he trust you and say you will never look back? Kann Christus dir wirklich vertrauen und sagen? I know my son, he can never look back. Kann er wirklich von dir sagen, ich kenne meinen Sohn, er wird niemals zurückschauen. Ich kenne meine Tochter, sie wird niemals zurückschauen. Est-ce que le Christ te connaît et peut te faire confiance et dire que ben je connais ma fille, elle va jamais regarder en arrière. Amen. Praise the Lord. Amen. Are you getting it? Allow him to trust you. Lass zu, dass er dir vertraut. He wants to trust you. Denn er möchte dir vertrauen. Permet à l'Éternel de te faire confiance, car il veut te faire confiance. Trust, you know, without trust, two cannot work together. Ohne Vertrauen können zwei nicht miteinander laufen. Parce que sans confiance, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Luke 9, verse 62. Lukas 9, vers 62. Luke 9, verset 62. Said Jesus said unto him, no man having put his hand on the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Looking back. Praise the Lord. Just like Lot's wife. Looking back. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand in den Pflug legt, und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Et Jésus-Christ a dit que il y a personne qui regarde en arrière qui est vraiment qualifié pour continuer dans le royaume des cieux. We close with Luke 17, please. Luke 17. Wir lesen Lukas 17. On va lire Luc 17. Amen. Amen. So remember Lot's wife. Er sagt, erinnert euch an remember Lot's wife. Remember this Frau. Erinnert euch an Madame diese Frau. Lot. Frau Lot. On va dire, il a dit qu'on doit vraiment se rappeler à cette femme. And reject the spirit of this woman. Und verweigert den Geist von Frau Lot. Et de rejeter l'esprit de la dame Lot. Amen. The spirit that will always take you back to look at your daughter. Dieser Geist, der dich immer wieder. To see your daughter and not Christ. Reject that spirit. Dieser Geist, der dich immer wieder nach hinten blicken lassen möchte, ne? Dass du immer auf deine Tochter schaust, dass du immer nach deiner Familie schaust, deine Mutter, dein Vater. Verweigere diesen Geist. Cet esprit qui va toujours te pousser à regarder en arrière, à regarder ta mère, à regarder ta fille, les soeurs comme ça. On doit vraiment rejeter cet esprit. Reject the spirit that we always take you to, you know, one time you are the firstborn of the family. You are to be there for the family. If Christ cannot be there for them, who are you to be there for them? Verweigere diesen Geist, der dir immer wieder weismachen möchte, hey, du bist der Erstgeborene, du musst da sein für deine Familie. Aber wenn Christus nicht mal für deine Familie sorgen kann, weil sie es nicht zulassen, wer bist du dann, der dann für sie sorgen möchte? Rejette cet esprit qui veut toujours te dire que oui, sois là pour ta famille. Parce que tu es le premier-né de la famille, tu dois vraiment être là, les soutenir. Mais si eux sont en train de rejeter l'Éternel et de ne pas autoriser l'Éternel à être là pour eux, comment veux-tu être là pour eux à ce point? Oder du bist der Letztgeborene deiner Familie, oder du bist der einzige Junge, oder du bist das einzige Mädchen, du musst für deine Familie da sein. Verweigere diesen Geist. Quel esprit de responsabilité qui vient? Pourquoi? Parce que tu es la dernière fille, la seule fille, le dernier fils, des histoires comme ça. Tu dois vraiment le rejeter. Allow it to be Christ's responsibility. Lass zu, dass es die Verantwortung von Christus ist, dass er sich um deine Familie kümmert. Permet que ça puisse être la responsabilité du Christ, que lui puisse prendre soin de ta famille. Give the family to Christ. Gib deine Familie Christus ab. Donne ta famille au Christ. He is the only one that can be there for them. Er ist der einzige, der für sie da sein kann. Parce que c'est lui qui est le seul. If you carry their load and put it on your head, it will destroy you. Wenn du diese Last auf dir selbst trägst, you'll die, they will keep on living. Dann wird sie dich zerstören. Du wirst aufgrund dieser Last zerstört sein und wird wirklich sterben, während sie weiter ihr Leben ohne Christus fortführen. Parce que si tu prends cette responsabilité, tu vas être détruit, parce que tu vas toujours prendre cette responsabilité sur toi, parce que même s'ils vont mourir, c'est toi-même qui vas toujours continuer, parce que oui. Surrender them to Christ. Gib diese Familie Christus ab. Soumets cette famille au Christ. By choosing Christ and rejecting them. Indem du dich für Christus, für sie entscheidest und sie verweigerst. Et tu le fais quand tu es en train de les rejeter et de prendre, d'accepter le Christ pour eux aussi. If you keep on rejecting Christ and choosing them, it's dead. Wenn du weiterhin Christus verweigerst oder ignorierst und dich immer wieder für deine Familie entscheidest, dann unterschreibst du deren Todesurteil. Et si toi tu continues à choisir ta famille et de rejeter le Christ, là tu es en train aussi de, oui, tu vas partir en arrière. Verse 32. Tu vas mourir aussi. Luke 17. Lucas 17:32. He said, "Remember Lot's wife. Let us learn to remember this woman." Lucas 17, Vers 2. Remember that woman. Gedenkt an Lots Frau. Erinnert euch immer wieder an Lots Frau. Il a dit ici à Luc 17, verset 32, rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Amen. That rejected the voice of the Lord. Lots Frau. And obeyed her own voice. Lots Frau, die Stimme des Herrn nicht gehorcht hat und ihrer eigenen Stimme nachgefolgt ist. Cette femme qui a rejeté la parole, la voix de l'Éternel, qui a obéi à sa propre parole. She rejected the voice of the Lord. And obey her own flesh. Sie hat die Stimme des Herrn verweigert oder ignoriert und auf ihr Fleisch gehört. Elle a rejeté la parole de l'Éternel et elle a accepté sa propre parole. The Lord said, "Don't look back." Der Herr sagt, schau nicht zurück. L'Éternel dit qu'il faut pas regarder. Praise the Lord. Hallelujah. Even the son's in law will be surprised that he is dead. She is dead also. Amen. Mm. They will be oh, Paula. When they will see her. Mm. Oh, Paula. You are here with us. Praise the Lord. Mm. Let us run the race. Mm. I made it to the end with Christ Jesus. Mm. Selbst die Schwiegersöhne müssten erstaunt gewesen sein, nachdem sie gesehen hat, dass Lots Frau es eben nicht gepackt hat und dass sie nach hinten geschaut hat, ne? Während sie sich sogar lustig gemacht haben. Ne? Und Lots Frau, die es noch geschafft hat, aus der Stadt rauszugehen, es am Ende dann doch nicht gepackt hat. Und die sogar hätten sagen können, ach, du auch hier? Ich dachte, du hast es auch nach draußen geschafft. Aber am Ende hat sie es dann eben nicht geschafft. Und wir sollten zulassen, dass uns das eine Lehre ist. Und wir sollten nicht zurückschauen. Et donc, on va faire attention, parce que même les beaux-fils de Lot vont se dire aussi, quand ils vont voir la femme de Lot, ben toi aussi tu es ici parce qu'on a pensé que toi tu étais déjà sorti avec eux, donc on pensait que tu es avec eux, que nous sommes les seules personnes qui ont eu tort en fait. Ne permets pas que ça puisse aussi t'y arriver. Verse 33. Whosoever shall seek to save his life, his life can be your money, it can be your parents, it can be your children, his life shall lose it. And whosoever shall lose his life shall preserve it. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. If the Lord Jesus cannot trust you, we cannot trust you. Wenn der Herr Jesus dir nicht vertrauen kann, dann können auch Kinder Gottes dir nicht vertrauen. Et si les enfants de Dieu ne peuvent pas te faire confiance, si l'Éternel ne peut pas te faire confiance, les enfants de Dieu ne peuvent pas aussi te faire confiance. Amen. If you cannot be one with Christ and you break your vow with him, your vow which is you will not leave him, you will not forsake him. If you break your vow with Christ Jesus, you break your vow with us. Wenn du nicht in der Lage bist, is somebody getting it? Wenn du nicht in der Lage bist, eins zu sein mit Christus und deinen Schwur brichst, den du Christus abgegeben hast, ne, diesen Schwur, ihn niemals zu verlassen, und wenn du diesen Schwur brichst, dann bedeutet das, dass du auch gleichzeitig den Schwur zwischen Kindern Gottes auch gebrochen hast. Donc, si tu es en train de, si tu brises, c'est que tu as ton lien avec l'Éternel. Oui, ton lien, ta promesse avec l'Éternel, tu as aussi brisé le lien qu'on a avec que tu as avec nous. Tu l'as aussi brisé. Donc, quand il ne peut pas te faire confiance, tu as aussi pris. Oui. And we will not be one with you in keeping what you call your secret. Und wir werden nicht eins mit dir sein, indem du dein sogenanntes Geheimnis beibehältst. Et on veut pas, on va pas continuer à être avec toi, avec un avec toi concernant ce que toi tu appelles tes secrets. Who is the next? Wer ist der nächste? Qui est le prochain? I don't know. You know, maybe Lot's wife will not know that she is the next. Vielleicht war Lots Frau auch gar nicht bewusst, dass sie es am Ende also doch nicht Ronnie. Schaffen wird. Vielleicht waren sie so weit schon raus und auf einmal hat, keine Ahnung, die Neugier sie gepackt und sie ist gegangen. Auf einmal wurde sie abgelenkt und sie hat nach hinten geguckt. Irgendwas ist passiert und sie hat nach hinten geguckt. Und vielleicht hat sie selber nicht damit gerechnet, dass sie diejenige sein wird, die es am Ende nicht schafft. Et donc, peut-être elle-même aussi était surprise que c'était elle la prochaine à être filtrée, en fait. Et c'est pour cela qu'on doit faire attention. Est-ce que toi, tu es la prochaine? Amen. Conscient et sûr que tu ne seras pas. I hope you understand. Amen. I don't know if this woman, if he knows that he was going to be the next. Ich weiß nicht, ob ihr bewusst war, dass sie die nächste sein wird. Et je ne sais pas si elle était consciente que elle sera la prochaine. Don't allow Satan to turn you to become the next. Lass nicht zu, dass der Teufel dich dazu führt, dass du die nächste Person bist, die ausgefiltert wird, die ausgesiebt wird. Et donc ne permet pas au diable à être, oui, à te faire tourner la prochaine personne, à être filtrée. Praise the Lord. Amen. Amen. Please let the next stop. Bitte lass zu, dass es jetzt ein Ende hat. Donc ça signifie que tu dois autoriser que, oui, que ça puisse être, les personnes qui sont parties puissent être les dernières personnes. And allow the Lord to trust us. On lasse zu, dass der Herr uns vertrauen kann. Et tu dois vraiment vouloir que l'Éternel puisse nous faire confiance. If not, the zip will continue until he can trust us. Denn wenn nicht, dann wird die Filterung immer weiter fortgeführt, bis der Herr uns dann letztendlich vertrauen kann. Parce que sinon, le filtrement va continuer jusqu'à ce que l'Éternel va nous faire confiance. How long will he say repent, repent, repent? Wie lange soll er denn noch sagen, tu Buße, tu Buße, tu Buße? Combien de temps il va de nous dire aussi de continuer à nous dire de se repentir? He revealed to me that somebody is about to go. Er hat mir offenbart, dass eine Person die Gemeinde wieder verlassen wird. Il m'a révélé qu'il y a encore une autre personne qui va partir. He said if there is no repentance. Und er hat mir gesagt, dass wenn diese Person nicht Buße tun wird, dann wird diese Person die Gemeinde verlassen. Si la personne ne fait pas, ne se repent pas. If the, if this person refused to allow the old man to be dead and buried. Wenn diese Person muss zulassen, dass der alte Mensch tot und begraben ist und bleibt. Si la personne n'autorise pas à l'ancien homme à être mort et enterré. And he now told me, he said, can I see why I said we should go to Nigeria? It will help us. It will help them. Und dann hat er mir gesagt, kannst du nun erkennen, warum ich gesagt habe, ihr alle sollt in Nigeria sein, weil diese Reise allen und besonders diesen Menschen helfen wird. Et puis il m'a dit que est-ce que tu peux maintenant voir pourquoi il dit que on puisse partir nous tous en Nigeria parce que ce voyage va nous aider. Let us stop it and not allow that person to be any of us. Lasst uns damit aufhören und nicht zulassen, dass irgendeiner von uns die nächste Person ist. On doit vraiment stopper et de ne pas autoriser au diable de prendre, oui, d'attraper un de nous. Let us be free from the old man. Lasst uns frei sein vom alten Menschen. On doit vraiment être libre de l'être de l'ancien. Ephesians 4 says, put on the new man and not the old man. In Ephesians 4 lesen wir, zieht den neuen Menschen an und nicht den alten Menschen. Et Ephesians 4 nous dit qu'on doit vraiment se revêtir de nous de nouvel homme et pas de l'ancien homme. Let us reject the spirit of Uzziah's wife. Lasst uns den Geist von Uzziah's wife. Lasst uns den Geist von Uzziah's Frau verweigern. On doit vraiment rejeter l'esprit de la femme de Uzziah. Amen. Let us reject the spirit of Uzziah's wife before it's too late. Lasst uns den Geist von Hoseas Frau destroy it completely, that spirit. Bevor es zu spät ist. That is not for God's children. Zerstöre diesen Geist. It's not coming and going, coming and going. Doesn't work. That is not heaven. Satan was out. If Lucifer was cast out, it was over. Zerstöre diesen Geist komplett aus deinem Leben, denn im Königreich Gottes geht es nicht darum, dass man einmal rauskommt, einmal reingeht und rausgeht, reinkommt und rausgeht, reinkommt und rausgeht. Das ist kein Geist von Christus und du musst diesen Geist verweigern. Und donc on va pas vraiment, on doit jamais permettre que cet esprit de en Christ, de tu es en Christ, tu sors du Christ, tu es en Christ, donc cet esprit que ça puisse nous confondre, c'est pas lui. The Lord mercy is only forever for those that are ready to repent. He says his mercy endureth forever. It's only for those that are ready to repent. His mercy is not forever. It's a matter of time to be too late. Die Gnade von Christus wird nur für diejenigen ewig, die auch bereit sind, Buße zu tun, ihn wahrhaftig anzunehmen. Weil die Gnade von Christus wird nur ewiglich für diese Menschen. Und es wird eine Zeit geben, wo die Gnade von Christus dann nicht mehr da ist. Donc on peut voir que on doit vraiment faire attention parce que la grâce de l'Éternel, il y aura aussi un temps qu'on peut même plus se repentir parce qu'il n'y aura plus cette grâce là. Et c'est pour cela on doit vraiment être sévère avec ce qu'on fait sérieuse. Amen. Let us finally say no to the old man. Lasst uns wirklich endgültig nein zum alten Menschen sagen. On doit vraiment dire finalement non à l'ancien homme. Amen. And let those that you know that see you that you know when somebody want to do evil, you know who to go to. He want his people. They look for who to be one with them in evil. Then we know that you are the one that can be one with them in evil. They come to you. Stop it. Let it now be. Once they come, it's Christ Jesus. Amen. Und lass nicht zu, dass Leute zu dir kommen können, um sich mit, um mit dir eins zu sein im Bösen, ne? Dass diese Menschen immer wissen, okay, ich kann zu dieser Person gehen oder ich kann trust this person. They trust you. But you can't be one with them in evil. Weil du eine leichte Beute für die quasi bist, ne? Dass du, weil du dich immer wieder beeinflussen lassen kannst von diesen Menschen und dann eins werden kannst mit denen im Bösen. Deswegen, they don't trust Jesus, but they trust you. Those evil people. Deswegen lass zu, dass diese Menschen, wenn sie, wenn sie zu dir kommen möchten oder wenn sie Kontakt mit dir aufnehmen möchten, dass sie nur Christus begegnest, dass du denen mit Christus entgegenkommst und nicht, dass du eins bist mit ihnen im Bösen. Donc tu dois vouloir vraiment que ces gens-là puissent détester à te faire confiance, qu'ils peuvent qu'ils ne soient pas capables à dire que oui, nous sommes plus en Christ, mais on fait toujours confiance à X qui encore fait partie de l'Église. Non, on ne doit pas faire des compromis avec ces gens-là, avec cet esprit. Amen. Amen. They trust you that you will never reject evil. Denn diese Menschen kommen zu dir, weil sie dir vertrauen, dass du immer noch eine Tür sozusagen für sie offen lässt, dass du eins sein kannst mit, dass sie eins sein kann. That's why they come to you. If not. If they know that it is Christ and you is final, there are some they cannot, they don't, they just know that that chapter is closed. But they know some that have seen one way or the other. They can, you know, they can sense it, they can smell it. Don't be that one, please. Und sie gehen bewusst zu Person X oder Person Y, weil sie wissen, okay, mit der, bei der anderen Person ist das, das Ding ist zu, ne? Das Kapitel ist abgeschlossen, da habe ich eh keine Chance. Aber bei der einen Person wissen die ganz genau, okay, wenn ich sie vielleicht schreibe, wenn ich vielleicht irgendwie über Instagram irgendwas mache, dann kann es vielleicht sein, dass wir dann noch Kontakt irgendwie aufrechterhalten können. Oder und du aufgrund von der Mitleid dieser Welt gehst auch noch darauf ein und antwortest denen vielleicht noch und tauschst dann vielleicht noch deine Nummer aus mit denen wegen dem Mitleid dieser Welt. Und sie wissen, dass du sozusagen eine leichte Beute für sie bist und deswegen kommen sie bewusst auf dich zu. Aber lass nicht zu, dass du diese Person bist, sondern knall denen ganz offen Christus vor die Nase. Donc, je dois vraiment fermer la porte à toutes ces gens, à tous ces gens-là, parce que ces gens-là, eux, ils peuvent savoir ou bien vouloir à te rejoindre d'une manière à l'autre, parce qu'ils savent que toi, tu as toujours, oui, tu as un peu pitié de la pitié charnelle, même 1%, c'est suffisant pour cet esprit à entrer dans ta vie. Donc, ferme la porte, rejette-les. Praise the Lord. Amen. I pray that what I saw is not true. Ich bete, dass das, was ich gesehen habe, nicht in der Realität folgt. J'espère que je prie que ce que j'ai vu, dass ce n'est pas la réalité. Dass es nicht wahr wird. Satan is always planning. Und der Teufel plant immer wieder irgendwelche Pläne. L'Éternel a beaucoup de plans. If not now, it might be later. Please beware. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht für irgendwann mal später und deswegen seid gewarnt. Le diable, il a toujours des plans et peut-être c'est pas pour aujourd'hui, mais peut-être pour demain et c'est pour cela se fait vraiment attention et sois attentif. Remember Jesus told Peter, Satan is planning to destroy you. You remember that place? Erinnert euch das in Luke 22. He says Satan is trying desire to destroy you, but I have prayed for you. Amen. You can see the future. Erinnert euch an die Worte von Jesus, die er zu Petrus gerichtet hat, als er gesagt hat, der Teufel hat versucht, dich anzugreifen, aber ich habe für dich gebetet, ne? Dass der Herr die Zukunft sozusagen schon gesehen hat und die Attacke gesehen hat, die Petrus bevorstand. Donc tu peux voir que l'Éternel a dit même à Pierre que oui, le diable est en train de planifier quelque chose contre toi, mais moi j'ai déjà prié pour toi. C'est que Jésus-Christ lui a dit, et c'est pour cela aussi que nous on doit vouloir être on voit les histoires et on doit vraiment faire attention et on a prié pour ça. Praise the Lord. Ça doit rester comme ça. In Luke 22, you can go there yourself. We are not going there. Luke 22, 31 and 32. He says Satan desire to destroy you. Satan have his own desire. Und wir lesen das in Lukas 22, wo der Herr diese Worte an Petrus gerichtet hat, ne? Dass der Satan ein gewisses Verlangen, einen Wunsch für Petrus hatte. Ne? Und das lässt uns erkennen, dass der Satan auch einen gewissen Wunsch für dich hat, ne? Für dein Leben hat, dass er Pläne hat für dich, um dich zu zerstören. Donc je peux voir que le diable, il a vraiment eu des plans spécifiquement pour aussi pour toi. Il a ça pour toi, pour te détruire. Amen. Il cherche une manière, oui, pour te dévorer. Don't allow Satan to fulfill his desire in your life. Because you have desire for everyone. Lass nicht zu, dass der Wunsch oder der Plan des Satans für dein Leben in Erfüllung geht. Et il ne faut pas autoriser que le plan du diable puisse, se faire, s'accomplir dans ta vie. Amen. We are in Luke 17. Well, look, if you read 28 to 30, he said the Lord used the outside. Amen. Whatever is outside cannot stop his coming. He said they were eating, they were celebrating. They never listened to him, but that could not stop his coming. Amen. Nothing can stop the Lord's coming. Amen. The destruction, he said, during the period of Noah, use that of Lord. He said they were eating, celebrating different things, birthday, marriage, or whatever. They were, you know, they were having party everywhere. They were doing their different jobs. But that could not stop the coming of their destruction. So also he said he cannot stop the coming of the Lord Jesus. Amen. Even if no one even is able to get it, he will surely come back. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Und niemand kann das Kommen von Christus aufhalten. Ne? Genau so wie wir gerade in Lukas 17 waren, lesen wir auch da, dass er das Beispiel genommen hat von der Zeit von Lot, dass sie immer noch weiter gegessen haben, getrunken haben, dass sie geheiratet haben, dass sie ihr Leben sozusagen weiter fortgeführt haben, so wie sie es gewohnt waren, aber dass es dann immer noch Tag X gab, ne, am Ende des Tages, und dass diese Stadt dann zerstört war. Und genauso wie diese Menschen heutzutage immer noch weiter heiraten, weiter Feier machen, weiter ihre Geburtstage feiern, wird es diesen Tag X geben, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und niemand kann diesen Tag aufhalten. Amen. Et donc, on doit savoir que l'Éternel, quand il a dit qu'il va venir, il n'y a rien qui peut l'empêcher de venir. Parce qu'on peut même voir que même Lot et Abraham, quand ils étaient ensemble, ils étaient en train de fêter, ils étaient un, mais il y avait, c'était vraiment sûr qu'un jour ils pouvaient se diviser à cause de ce qu'ils avaient. Et c'est comme ça aussi avec l'Éternel Jésus-Christ, rien ne peut stopper son arrivée. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So I hope.